very special for you. You. Are you sick of your boring life? Introducing the Benga Brain Man. Chip, chip. What they need is the Benga Brain Man. through a world of love, clouds are as white as snow. It's a world above. We'll be right back. Thank you. my brain turn me crazy. Make every man go insane. The aching fear of the voices I hear. Ritchie rettet dir. Ey, Fritter bin ich. Ritchie, komm zu dir gefliegt. Wenn du fast an Heulen bist und es nach Ärger riecht. Super, super Ritchie, komm zu dich gefliegt. Super Ritchie, schneller geht der Wind. Du musst nur an ihn Gläuben tun, dann hilft er dich bestimmen. Super, super Ritchie, schneller wie den Wind. Schlechte Zähne, doch von Zahnarzt hast du Schiss. Super Ritchie, stell dich Beinchen, jetzt drehst du ein Gebiss. Dein Konto ist voll Minus, Geld aus rot geweinte Linsen. Ey, Super Ritchie, leid ich was für 80% Zinsen. Du hättest gern ein Haustier, doch Mutter sagte nein. Super Ritchie, golftet Schinken und bastelt dich ein Schwein. Überall, wo's brenzlig wird, egal was auch passiert. Und fühlst du dich wie Flasche leer, hier ist ne volle Bitte sehr. Ey, kein Thema, ich bin Kollege. Dann heulen bist und es nach Ärger riecht. Super, super Ritchie, kommst du dich gefliegt? Super Ritchie, schneller geht der Wind. Du musst nur an ihn Gläuben tun, dann hilft er dich bestimmt. Super, super Ritchie, schneller wie den Wind. Super Ritchie! Im Urlaub hast du fremd geküsst, jetzt fühlst du dir beschissen. Ey, super super Ritchie, Pets für dich, beruhigte dein Gewissen. Klassenarbeit, Brett vom Kopf, in Mathe droht ne 6. Super Ritchie zeigt sich hilfsbereit, jetzt kriegst du sie mit Sicherheit. Deine Perle hat einen anderen und du heulst allein im Bett. Super Ritchie gibt dich Trost, ey, der Neue ist echt nett. Überall, wo's brenzlig wird, egal was auch passiert. Und hast du nass geschwitzte Socken, Super Ritchie bringt sie trocken. Ey, pass auf, lach nicht, sonst hol ich meine Brüder. Fast an Heulen bist und es nach Ärger riecht. Super, Super Ritchie, komm zu dich gepflicht. Super Ritchie, schneller wie der Wind. Du musst nur an ihn glauben tun, dann hilft er dich bestimmt. Super, Super Ritchie, schneller wie den Wind. Ey, Vorsicht Ritchie, ein Hochholz. Wer?